Kapitel 7. Ich bin schön. So schön. Berge, schaut mich an. Nacht, schau mich an. Sterne, schaut mich an. Ich stehe ganz nackt hier. Schöne, große Augen. Roter Mund. Ein junger Körper. Wer bist du, schönes Fräulein im Spiegel? Du gefällst mir sehr. Ich glaube, wir können Freundinnen werden, du und ich. Ich möchte, dass es nur dich gibt. Nur dich und mich. Und niemand anderen auf der Welt. Vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht träume ich nur und es gibt keinen Dorstei, keinen Paul, keine Tante Emma, keinen Papa. Es gibt gar keine Menschen, nur dich, schönes Fräulein im Spiegel, und mich. Es gibt das Telegramm, das Veronal, das Hotel, den Wald und den Cimone, aber keinen Dr. Fiala. Ich muss nicht nackt hinuntergehen, aber ich kann, wenn ich will. Ich kann alles tun. Es sieht mich ja niemand. Aber es stimmt leider nicht. Alle sind da. Und alle warten. Dorstei wartet auf mich. Papa wartet auf das Telegramm. Und Dr. Fiala wartet auf die 50.000. Ihr müsst nicht länger warten. Ich gehe jetzt hinunter. Nackt und frei gehe ich durch das ganze Hotel. Mein neues Leben fängt an. Ich sammle Geld von allen ein. Warum soll nur Dorstei zahlen? Wie viel zahlt Paul? Wie viel der alte Mann aus England? Und der Filou? Wie viel zahlt der Filou? Ach, schade. Der ist ja schon abgereist. Nein, nur Dorstei soll zahlen. 50.000. Heute Abend noch. Ich gehe gleich hinunter und suche ihn. Ich ziehe den Mantel an, aber sonst nichts. Und wenn ich Dorstei finde... Ah, Fräulein Else, ich habe schon auf Sie gewartet. Darf ich Sie sehen? Ja, Herr von Dorstei. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. In meinem Zimmer oder im Wald? Nicht in Ihrem Zimmer und nicht im Wald. Hier. Hier? Das gefällt ihm nicht. Was soll das werden, fragt er sich. Ich mache meinen Mantel auf. Aber... Was machen Sie denn, Fräulein Else? Hören Sie auf! Sie haben ja unter dem Mantel... Ich ziehe den Mantel aus. Ich stehe nackt im Zimmer. Alle schauen mich an. Alle denken, das ist ein schönes Mädchen. Und alle denken auch, dieser Dorstei ist ein schlechter Mensch. Wegen ihm muss ich das arme Mädchen nackt ausziehen. Der Filou kommt zu mir... Ganz nahe, und er sagt leise in mein Ohr, »Schönes Fräulein, in welchem Zimmer wohnen Sie?« Ich sage ihm ganz leise meine Zimmernummer, dann ziehe ich den Mantel wieder an und gehe weg. Woher kommt plötzlich die Musik? Was ist das? Chopin? Ah, unten spielt jemand Klavier. So schön. Ich gehe jetzt hinunter, ins Musikzimmer. Ich höre mir den Chopin an, ein letztes Mal. Und dann gehe ich aus dem Hotel hinaus, in den Wald, bis zum Cimone, immer weiter, ganz hinauf. Ich ziehe meinen Mantel aus, ich schlafe ein, die Nacht ist kalt, ich erfriere. Und später finden sie mich und die Zeitungen schreiben: Großes Unglück. Vater und Tochter tot. Berühmter Anwalt bringt sich wegen Schulden um. Seine junge, schöne Tochter erfriert in Italien. Warum ist sie nackt auf den Cimone gegangen? Nur ich weiß warum. Wegen dir, Dorstei. Weil du so ein schlechter Mensch bist. Es ist spät. Ich muss gehen. Ich muss heute noch 50.000 Gulden verdienen. Also, schnell den Mantel anziehen und los.